Diese Details haben weitreichende Folgen, denn sie entscheiden darüber, wer in den jeweiligen Gesellschaften das Sagen hat. Direkten Einfluss hat der Verkehrsminister nur auf der obersten Ebene namens Deutsche Bahn AG, denn 100% von deren Aktien hält der Bund. Dementsprechend kann er nur hier die Rechte wahrnehmen, die ihm als Aktionär der DB AG zustehen. An den ganzen Tochterfirmen hingegen hält nur die DB AG Aktien oder bei GmbHs die sogenannten Geschäftsanteile. Daher kann nur die DB AG hier direkt Einfluss nehmen. Der Bund hingegen kann die Tochterfirmen nicht direkt, sondern nur mittelbar beeinflussen. Er muss die DB AG dazu bringen, ihren Einfluss auf die Töchter im Sinne des Bundes zu nutzen. Bei direkten Anfragen des Bundes an die Töchter der DB AG müssen diese nicht viel mehr zurückmelden als »Wir schauen mal, was wir tun können«. Kann funktionieren, muss es aber nicht. Wer schon einmal stille Post gespielt hat, ahnt, was dabei herauskommt. Diese allenfalls mittelbare Macht des Bundes über große Teile des Bahnkonzerns hat weitreichende Auswirkungen. Was geschieht, wenn der Bund, konkret das Verkehrsministerium, das die Stimmrechte des Bundes bei der DB AG wahrnimmt, zum Beispiel erreichen möchte, dass Papierhandtücher in den ICEs bei Kontakt mit feuchten Fingern nicht sofort zerreißen? Denn seit 2-3 Jahren setzt die Bahn eine Papiersorte ein, die für Handtücher völlig ungeeignet ist. Wenn sich also im Verkehrsministerium die Beschwerden stapeln und der Verkehrsminister dafür sorgen möchte, dass Bahnfahrende die Papierhandtücher wieder intakt aus dem Handtuchhalter ziehen können, was dann? Dann kann das Verkehrsministerium bei der Deutschen Bahn AG nur freundlich darum bitten, dass diese sich bei ihrer zuständigen Tochterfirma, der DB Fernverkehr AG, dafür einsetzt, dass sie wieder ordentliche Handtücher kauft. Ohne Gewähr, ohne direkte Kontrolle und damit auch ohne klare Verantwortung, wenn etwas nicht funktioniert. Dieses stille Postspiel bestimmt den Alltag im DB-Konzern. Vor lauter Tochterunternehmen und Ausgliederungen von Arbeitsbereichen, die eigentlich zusammengehören, gibt es an der Spitze niemanden mehr, der wirklich Einfluss auf die Arbeitsebene hat. Und so verzweifeln die Fahrgäste der Bahn seit Jahren an Papierhandtüchern, die zerreißen, bevor sie Hände trocknen, weil irgendwer in irgendeiner DB-Tochterfirma beim Papiereinkauf gepennt hat und niemand weiter oben diesen Fehler korrigieren kann. Ein vergleichsweise kleines Ärgernis, ja, aber exemplarisch. Der Bund kann somit auch politische Beschlüsse nicht direkt umsetzen, sondern stets nur indirekt über die Deutsche Bahn AG. Das ist unglücklich, weil die DB AG ihre Beteiligung vor allem verwaltet, aber operativ kaum etwas in Sachen Bahnverkehr tut. Betrachtet man ihre Geschäftstätigkeit, so ist sie einer Investmentbank oft ähnlicher als einem Verkehrsunternehmen. Und das hat natürlich Folgen für die Praxisnähe. Neue ICEs sollen gekauft werden? Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an die DB Fernverkehr AG. Dort hat man gerade dringlichere Dinge zu tun? Tja. Und wie sieht es mit den Zulaufstrecken zum St. Gotthard-Tunnel aus, die Deutschland gemäß Staatsvertrag mit der Schweiz längst hätte bauen sollen? Da müsste der Bund sich an die DB Netz AG wenden. Gerade anderes zu tun oder besetzt? Dumm gelaufen. Tja, die Deutsche Bahn AG gehört dem Bund. Aber alles, was dieser Deutschen Bahn AG gehört, gehört eben nicht dem Bund und ist darum auch nicht direkt durch ihn zu steuern. Das ist die vielleicht größte Einzelbaustelle bei der Bahn, die organisierte Verantwortungslosigkeit im DB-Konzern, eine Altlast des neoliberalen Reformwahns der 1990er Jahre. Weitere Bremsen: Gesellschaftsrecht und Mitbestimmung. Der Bund kann also die Tochtergesellschaften der Bahn nur mittelbar beeinflussen. Aber er hat doch wenigstens die Geschicke der Dachgesellschaft in der Hand, denn die Deutsche Bahn AG gehört dem Bund doch nun wirklich. Oder? Jein. Denn die tägliche Arbeit der DB AG liegt in den Händen der Vorstände der DB AG. Sie leiten zwar jeweils einen Teilbereich des Unternehmens, müssen sich aber nicht direkt einem Ministerium oder dem Bundestag gegenüber verantworten. Die operative Arbeit der Vorstände wird vom Aufsichtsrat der DB AG kontrolliert. Und dieser Aufsichtsrat besteht nur zur Hälfte aus VertreterInnen des Bundes.